Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipi so bhagava arahang samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo asaditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachattam veditambo vinyuhi tiya supatipanno bhagavato sahavaka sangho Ujupatipanno bhagavato sahavaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sahavaka sangho Samichipatipanno bhagavato sahavaka sangho Yadidam chattari purisa yugani attha purisa tugala Ese bhagavato sahavaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa ti evam bundam sarantanam dhammam sangam cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe sati iti. So, wir sind immer noch am Anfang bei den ersten Sätzen von Samadhi Nirmochana Sutra, in dem ohne der Erklärungen, die wir gestern und vorgestern gegeben haben, verstehen wir überhaupt nicht, was da eigentlich passiert. Und wir haben gesprochen über die vier Vyapya Alambana, die vier Objekte der Meditation, die eigentlich diese ganze Prozess der Meditation von Anfang bis Zustand von Vollkommenheit erklären sollen. Hoffentlich erinnern Sie sich daran noch, was sind die vier? Erste heißt reflektives Bild mit Unterscheidung. Andere, warum heißt reflexives Bild? Weil alle Objekte aus dem Geiste kommen. Nach der Lehre von Yogacara, alle Objekte kommen aus dem Geist. Und die äußeren Objekte sind dann äußere Aspekte des Geistes. Das, was sieht äußere Objekte subjektiv, ist innere. Und dann gibt es sogenannte Svasamviti. Was heißt Svasamviti? Zicheng, Zicheng Feng. Zicheng Feng heißt, dieser Aspekt des Geistes, der ist bewusst von sich selbst. Also sobald wir etwas wahrnehmen, diese drei Aspekte sind da. Aspekt von dem Geist, der ist Zeuge von sich selbst. Aspekt, äußere Aspekt von dem Objekt und innere Aspekt von dem Subjekt, das Objekt sieht. Ja? Ist das klar, Michael? Jetzt in dem, im Zustand von Meditation, dass alle Objekte aus dem Geiste kommen, sieht man wann. Es wird erklärt, aber jetzt können wir schon klar sagen, es sieht man nur im Zustand von Einspitzigkeit des Geistes. Wenn der Geist ist von den äußeren Objekten isoliert. Dann nächste Objekt heißt reflektives Bild mit Unterscheidung und ohne Unterscheidung. Was heißt ohne Unterscheidung? Indem das mentale Bild von dem Objekt, das wir draußen genommen haben, mit dem Körper oder mit den Augen, mit den Ohren, mit Nase, mit Zunge, wird zu mentalem Bild, das nicht weiter unterschieden wird im Sinne von den Qualitäten von dem Objekt. Das ist dann Objekt von Shamatha. Ja? Dann gibt es, das ist das dritte Objekt, Shripienti, die Objekt im Sinne von Objekt, das alle Objekte in sich einhält. Also es heißt Limit oder Grenze von allen Objekten. Shripienti, Sh heißt Vastu, Grundlage, Pien heißt Pienti heißt Grenze. Das heißt, mit unserem Bewusstsein, mit unserem Erkenntnis, wir können nicht diese Grenze überschreiten. Wenn wir etwas außer diesen Objekten sehen, da sehen wir etwas, was nicht existiert. In der Sprache von Buddhismus, was sehen wir? Hörner auf dem Kopf von Hase, oder? Haare auf der Schildkröte und so weiter. Objekte, die einfach nicht existieren. Und das sind, wir haben erklärt, wenn jemand zur Klarheit kommt und unmittelbar das Objekt der Befreiung realisiert, dann hat er zwei Sorten von Objekten, die haben wir erklärt. Yavat Bhavikata und Yatha Bhavikata. Chin Suoyo Yuan, Zhu Suoyo Yuan. Chin Suoyo Yuan heißt, dann die fünf Aggregate von Existenz, die 12 Sphären von Wahrnehmung, 18 Elemente der Wahrnehmung, bedingte Entstehung und so weiter. Und ja, Yatha Bhavikata heißt die Soheit. Wir haben kein besseres Wort dafür. In der europäischen Sprache, in der Tschechisch sagen wir auch eigentlich Soheit, weil wir kein besseres Wort dafür haben. Aber Soheit heißt eigentlich, wie die Sachen wirklich sind. Und diese Soheit hat zwei Aspekte. Soheit in der Welt und Soheit, die die Welt transzendiert. Ja, sehr wichtig zu verstehen. Soheit in der Welt ist so wie Härte, oder Weichheit oder Schwere oder Empfang des Objekts als Vedana, als Gefühl. Egal in welchen Umständen wir das Objekt wahrnehmen, wir werden es immer wahrnehmen als Härte, als Schwere, als und so weiter. Oder wenn wir Objekt empfangen, wir empfangen ihn als Sensation, Vedana, entweder angenehm, unangenehm oder nicht angenehm und nicht unangenehm. Empfang des Objektes ist objektiv. Wo immer Empfang von Objekt ist, gibt es angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl. Deswegen, das ist die Grenze der Erfahrung. Wir können nicht über diese Grenze hinausgehen. Ja, ist das klar, Michael? Und natürlich, diese Soheit der Dinge, die die Welt transzendiert, das ist dann Nirvana oder Leerheit, wie immer man es nennt. Und die sich nicht ändert. Die anderen Aspekte der Soheit ändern sich immer, obwohl sie sich ändern, wenn wir Eigenschaft der Erde erfahren, erfahren wir es als Härte. Deswegen ist es Soheit in der Welt. So, wenn man dann das Objekt der Realisierung unmittelbar erfahren hat, bewegt man sich in den Grenzen von Objekten, die man nicht überschreiten kann, und in Soheit, das damit verbunden ist. Dann, wir haben schon gesagt, nächste Objekt ist Karya Nishpana, indem man, nachdem man unmittelbar Objekt der Realisation erfahren hat, wenn man sich weiter bemüht, dann kommt er zur Meisterschaft in der Meditation, dann er hat gemacht, was zu machen ist. Diese vier Objekte sind da, und jetzt kommt die Frage von Maitreya. Der Maitreya weiterfragt, innerhalb von diesen vier Objekten, wie viele sind Objekt von Shamatha, wie viele sind Objekt von Vipassana und wie viele sind Objekte von Shamatha und Vipassana. Also Yugala Nada, die beide zusammengefügt. Und die Antwort ist, Sohn von der gute Familie, Shamatha hat ein Objekt, das heißt, das mentale Bild ohne Unterscheidung. Was heißt mentale Bild ohne Unterscheidung im Sinne von Shamatha? Das vergangene Objekt, jetzige Objekt, und man bemüht sich weiter, dass auch zukünftige Objekt immer bleibt dasselbe Objekt. Das ist der Weg von Shamatha. Man bleibt dasselbe Objekt und man unterscheidet nicht weiter, nachdem man das Objekt, passende Objekt mit den Sinnen begriffen hat. Ja? Ergriffen hat. Gut, dann lerne ich besseres Deutsch. Ergriffen hat, was macht er? Er unterscheidet das Objekt nicht im Sinne von seinen Qualitäten. Er bleibt bei demselben Objekt. Und so kommt er zur Beruhigung. Und wie kommt er zur Beruhigung in dem System von Yogacara, so wie es in China oder Tibet oder Vietnam erklärt wurde, sind es sogenannte 9 Chittasthitis. Die 9 Verweilen des Geistes in Shamatha. Und die, indem wir uns jetzt mit Shamatha beschäftigen, sollte ich sie eigentlich erklären. Sie kommen etwas später, aber ich erkläre sie jetzt, indem wir nur zwei Abende haben. Und das ist nicht viel. Wenn Sie sich weiter mit Shamatha beschäftigen, es wird helfen. Deswegen erkläre ich jetzt die 9 Verweilen des Geistes in Shamatha. Wenn Sie sie gemeistert haben, befinden Sie sich im Zustand von Samadhi. Also, erster Schritt heißt Stapayati. Stapayati bedeutet auf Deutsch platzieren oder legen. Ja? Das heißt, man platziert oder legt den Geist auf das Meditationsobjekt. Und wir haben schon erklärt, dass alle Meditationsobjekte sind Objekte der mentalen Bewusstsein. Das muss sehr klar sein. Die äußeren Objekte können nicht Objekte der Meditation werden. Sie nur mentale Bild von den Objekten kann dann Objekt der Meditation werden. Weil solange der Geist sich orientiert nach draußen, er kann nicht zu Beruhigung kommen. Das haben wir erklärt. Dann, Herr Michael, hast etwas an der Zunge. Platzieren ist sicher besser, zurechtlegen. Ne? Zurechtlegen. Stapayati heißt eigentlich wörtlich etablieren. Von Sta heißt auf Sanskrit stehen, statishtati. Und stapayati heißt stehen, machen. Kosativ, in Sanskrit Kosativ von stehen. Auf Deutsch, was ist Kosativ von stehen? Stehen, machen. Platzieren, legen. Hast du ein besseres Wort? Rechtlegen. Zurechtlegen. Zurechtlegen. Okay. Das heißt, der Meditierende, indem er durch die Weisheit von Herren und durch eigene Erfahrung erfahren hat, dass solange er sich an äußere Objekte orientiert, er kommt nicht zur Ruhe, er dann wählt passendes Objekt, um den Geist zu beruhigen. Und Meditationsobjekt. Sei es Atmen oder sei es Metta. Liebe, sei es diese 32 Körperteile, die er in Körper mit innerer Konzentration untersucht und so weiter. Alle das sind mentale Objekte, weil der Geist sich richtet nach innen und isoliert sich von den äußeren Eindrücken. Aber in diesem Stadium, der Meditierende versucht, den Geist mit Kraft zu dem Meditationsobjekt zu führen. Deswegen, er kann sich nicht wohlfühlen. Trotzdem, indem er gelesen hat, oder sein Lehrer hat ihm erklärt, dass ohne dass er seinen Geist an mentales Objekt wie hast du gesagt? Nicht platziert, sondern zurechtlegt. So lange kommt er nicht zur Ruhe. Dann er gibt sich weiter Mühe. Aber obwohl er sich weiter Mühe gibt, er immer versucht, mit dem Kraft, einfach mit Wille, an Meditationsobjekt zu bleiben. Deswegen auch im zweiten Stadium, das heißt Samstapayati. Sam heißt zusammen. Das heißt, sein Geist hat schon gewisse Kontinuität an dem Objekt. Aber obwohl er hat gewisse Kontinuität an dem Objekt, weil er versucht immer nur mit dem Wille zu arbeiten, er kommt nicht zur Ruhe. Also diese zwei erste Stadien von Metta heißt Bala Avahana. Bala Avahana heißt, der Geist fließt zu dem Objekt durch Kraft. Kraft der Wille, nicht durch Achtsamkeit. Deswegen, der Meditierende kommt nicht in Ruhe. Aber weil er hat eigene Erfahrung, dass dieser Affegeist ist Leiden und dass Ruhe ist sehr wichtig. Er versucht weiter und weiter. Und er weiß jetzt, indem er gewisse Frustrationen hat, ab und zu schläft er bei Meditation, ab und zu wieder denkt er an was anderes, aber er hat verstanden, nur mit Wille und Kraft wird er nicht zur Ruhe kommen. Deswegen, er durch seine eigene Erfahrung und durch die Überzeugung, dass ohne Ruhe die Qualität des Lebens wird nicht nicht besser werden. Er versucht weiter und weiter, bis eigentlich er fängt an, sehr klar zu verstehen, dass mit bloß mit Wille und Kraft geht es nicht. Er fängt an, es fängt an, in ihn sich diese Kraft der Achtsamkeit zu kristallisieren. Wenn Achtsamkeit da ist, eigentlich der Prozess der Beruhigung kommt zustande. Solange Achtsamkeit nicht kristallisiert, er kommt nicht zur Ruhe. Dann, durch seine Frustrationen und durch seine weitere Bemühung, im Stadium, wenn dieses Stadium, wenn Kraft der Achtsamkeit von fängt an zu funktionieren, dieses Stadium heißt dann Avastapayati. Ava heißt nieder, auf Sanskrit. Shyaju, niederbleiben. Das heißt, wegen der Kristallisierung von der Kraft der Achtsamkeit, wann immer sein Geist weg von dem Objekt geht, er nicht durch Kraft, sondern jetzt durch Achtsamkeit zieht ihn wieder zum Objekt zurück. Das ist das Stadium, wo er fängt an, sich etwas wohler zu fühlen, weil Achtsamkeit funktioniert. Wenn Achtsamkeit fängt an zu funktionieren, was geschieht? Die Wahrnehmung wird fest, das Gefühl wird fest. Wenn das Gefühl von dem Objekt wird fest, er fängt an, sich wohler zu fühlen. Wenn das Gefühl, Wahrnehmung von dem Objekt nicht fest ist, er kann sich nicht wohl fühlen. Was ist Achtsamkeit? Was ist Eigenschaft von Achtsamkeit? Eigenschaft von Achtsamkeit technisch heißt Apilapana. Das heißt, der Geist wackelt nicht, schwebt nicht, sondern es bleibt fest mit dem Objekt verbunden. Das ist Achtsamkeit. Und wegen dieser Kraft von Achtsamkeit, er kann sich wohlfühlen. Solange diese Kraft von Achtsamkeit nicht da ist, er wird sich nicht wohlfühlen, weil er macht eine Sache und denkt andere Sache. Also durch diese Kraft von Achtsamkeit, indem er sich besser fühlt, seine Wahrnehmung wird fester, er ist imstande, sobald der Geist von dem Objekt weggeht, er zieht ihn wieder zurück. Nicht durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit. So der Geist, obwohl er verschiedene andere Wahrnehmungen hat, verschiedene andere Gefühle hat, verschiedene Gedanken können kommen, aber sie führen nicht dazu, dass er das Objekt der Meditation ganz verliert. In diesem Stadium, er verliert nicht das Objekt der Meditation für lange Zeit, nur für ein paar Momente und wieder ist er dabei. Indem er so fähig ist, kann er sich wohler fühlen, hat er mehr Vertrauen in dem, was er macht. Und was passiert dann? Die Kraft der Achtsamkeit kommt zur Reife. Und das ist vierte Stadium, die heißt Upastapayati. Upa auf Sanskrit heißt in der Nähe. Sein Geist verlässt nicht mehr das Objekt. Nähe, er bleibt immer in der Nähe von dem Objekt. In anderen Worten, er kann nicht ganz das Objekt verlassen. Das ist die Voraussetzung für Prozess von Läuterung des Geistes. Und Prozess von Shamatha ist nichts anderes als Prozess der Läuterung des Geistes. In anderen Worten, Shamatha heißt Chitta Bhavana, das heißt Entwicklung des Geistes. Wahre Geist, das Freude bringt, ist konzentrierter Geist. Der Geist, der nicht konzentriert, kann keine Freude, wahre Freude geben. Also im vierten Stadium Upastapayati, der Meditierende ist imstande, durch die Kraft der Achtsamkeit immer bei dem Meditationsobjekt zu bleiben. Was immer andere Wahrnehmungen kommen, was immer andere Gedanken kommen, Gefühle kommen, die kennen nicht dazu führen, dass er das Objekt der Meditation vergisst. Achtsamkeit auf Sanskrit oder Pali heißt wörtlich Gedächtnis. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir von Gedächtnis sprechen, wir meinen meistens Gedächtnis von den vergangenen Sachen. Aber Achtsamkeit ist in Gedächtnis haben das, was gerade passiert. Das ist Achtsamkeit. Das, was gerade passiert im Körper, im Gefühl, im Geist und in dem Objekt des Geistes. Es hieß auch, sich erinnern an das, was zu tun ist. Jetzt ist er in Shamatha-Meditation. Also jetzt seine Konzentration ist auf Kamatana, als Objekt der Meditation. Okay, nicht mental. Aber im Allgemeinen ist Achtsamkeit ist immer sich erinnern an das, was gerade da ist. Aber jetzt sind wir im Prozess von Shamatha lernen und was zu machen ist, ist nicht immer sich erinnern an das Meditationsobjekt. Nie weg von dem jetzigen Meditationsobjekt zu gehen. Das ist Sati in Shamatha. Wenn diese Sati reif ist, dann der Meditierende kann nicht Objekt der Meditation, was immer passiert, kann nicht verlassen. Das ist die Voraussetzung für Läuterung des Geistes. Wenn er das Objekt der Konzentration verlässt, kann er nicht in dieses Prozess der Läuterung des Geistes hineingehen. Ja, ist das klar? So, wann fängt Prozess von Shamatha heißt auch Prozess von Läuterung des Geistes. Nur der Geist, das in Konzentriere gesammelt ist, kann die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Samahitam Chitam Yatha Bhutam Pasati. Solange der Geist nicht gesammelt ist, er sieht eigene Vorstellungen, er sieht nicht die Dinge, wie sie wirklich sind. Und er nimmt eigene Vorstellungen als entsprechende Realität. Aber eigene Vorstellungen sind nur eigene Karma eigentlich. So, im vierten Stadium, also der Geist ist die Bedingungen sind da, um in Prozess der Reinigung einzutreten. Und Prozess der Reinigung ist in Shamatha ist Prozess von was? Von Beseitigung von den besonders von den fünf Nivaranas, fünf Hindernissen. Welche sind die fünf Hindernisse? Kamaraga. Was heißt Kamaraga, Michael? Ich krieg's vielleicht auf Englisch zu sagen. Die Sinnen Begierde, oder wie kann man das? Sensual Desires. Anhaftung, oder? Nein, nicht ganz. Sinnliche Anhaftung, kann man sagen. Anhaftung an Objekten der Sinnen. Die Anhaftung an Objekten der Sinnen ist natürlich erste Feind von tiefer Konzentration. Wenn man sich an die guten Sachen, was man berührt hat oder gegessen hat oder möchte essen, erinnert, dann was passiert mit Konzentration? So, dann wo es Anhaftung an Objekten gibt, was gibt es andere Seite davon? Ablehnung. Das sind so wie zwei Seiten von derselben Münze. Dann zweite ist Pratigha. Pratigha oder Patigha auf Pali heißt eigentlich Widerstand. Wenn man an Aftes etwas anhaftet, wird man etwas auch wieder weg schaffen wollen. Ablehnen. Das ist dieser Komplex von Ignoranz, der uns so viele Sorgen und unangenehme Gefühle verursacht. Und nächste ist Faulheit. Trägheit und Tina Mida. Trägheit und, wie sagt man Mida? Trägheit und Sloth and Torpor. Müdigkeit oder Sloth and Torpor. Übersetzen Sie auf Englisch. Mhm. Diese Tina ist Tina ist nicht, dass der Geist nicht funktionell ist, und Mida ist, dass die Geistesfaktoren, die mit Körper verbunden sind und Gefühl des Gefühl im Körper verbunden ist, nicht funktionell sind. Das heißt Trägheit und Müdigkeit oder sowas. Erste ist bezogen auf Geist selbst, zweite ist bezogen aus körperliche Gefühle und Gefühle von den Geistesfaktoren, die körperliche Gefühle beherrschen. Also, dann was ist vierte? Udacha Kukucha, ja, Unruhe und Reue oder sowas. Reue ist auch Unruhe, indem man denkt daran, was man Schlechtes gemacht hat und nicht tun sollte, was man tun sollte und nicht tut und so weiter. Das ist auch Zustand von Unruhe. Ist das auch dann Judgment oder Urteilen? Urteilen ist immer dabei, weil das sind alle Vikalpas, das sind alle Unterscheidungen, Fantasien des Geistes. Das ist aber was anderes. Ich meine, als gut oder schlecht sozusagen einzuordnen, nicht unbedingt als... Das ist Reue, am besten Reue übersetzt. Aber Reue heißt immer nur für vergangene Objekte, ne? Aber hier ist es auch... Das, was man jetzt machen soll und nicht macht, das ist auch Kukucha. Kukucha heißt eigentlich Kau Kritya. Kau ist schlecht und Kritya ist machen. Schlecht machen. Was sollte gemacht werden und wurde nicht gemacht, und was man soll machen und nicht macht. Unterlassen. Unterlassen? Ein schlechtes Gewissen. Ja, Gewissen, Biss ist auch, das ist auch dabei. Und andere heißt Udacha. Udacha heißt Zustand des Geistes, der unruhig ist und kann nicht bei dem Objekt bleiben und sucht andere Objekte. Er schwebt. Ut heißt heben. Der Geist hebt sich. Das ist Gegenteil von Tina Mida. Diese Trägheit, Geist senkt oder schwebt. Und der letzte ist dann Zweifel. Ja, negative Zweifel. Es gibt positive Zweifel auch, aber das ist nur negative Zweifel. Ja, was mache ich da, meditiere, wozu ist das? Und so weiter. Also diese fünf Zustände Nivaranas in der Tradition, man kann eigentlich zusammenfassen als zwei, weil es sind entweder Tendenz des Geistes zu senken, das mit Trägheit, Langeweile, Nichtsensitivität, schweres Gefühl, Schwermut, immer, das ist, alle diese Sachen sind dabei. Und andere ist Tendenz des Geistes zu Unruhe, sich heben. Zustand von Begierde, Zustand von Widerstand ist auch Zustand von Unruhe. Und Zustand von Zweifel ist auch Zustand von Unruhe. Deswegen man kann alle diese Zustände als eine Tendenz des Geistes sich zu heben oder zu senken. Das sind die zwei Tendenzen des Geistes, die, solange man sie nicht beseitigt hat, kommt man nicht zur Läuterung des Geistes. Deswegen fünfte Schritt in Shamatha heißt Damayati. Damayati heißt zähmen. Indem die Kraft der Achtsamkeit kam zur Reife, was passiert da? Diese grobe Tendenz des Geistes, sich zerstreuen, ist schon weg. Aber man fühlt sich sehr wohl. Und was passiert? Wenn man hat Achtsamkeit, aber Wissensklarheit ist nicht da. Deswegen man verliert sich in diesem ziemlich angenehmen Gefühl, das man hat. Und der Geist verliert Sensitivität und hat Tendenz zu schlafen, nicht sensitiv zu sein. Also in diesem fünften Stadium, man fängt an, sich sehr wohl zu fühlen, man hat alle grobe Tendenzen des Geistes zu zerstreuen, man hat überwunden, der Geist bleibt nicht mehr in anderen Gedanken aus Gedanken bei einem Meditationsobjekt, aber er hat noch Tendenz zu, sehr starke Tendenz zu senken. Weil, warum? Zustand der Konzentration und Zustand des Schlafs sind sehr eigentlich ähnlich. Beide sind Zustände von tiefem Geist. Jetzt aber im Zustand von Shamatha, der Geist ist sehr sensitiv, leuchtend. Und absolut klar, im Zustand des Schlafes, der Geist weiß überhaupt nichts. Oder träumt er. Und weiß nicht, wer da träumt. Das ist der Unterschied. Jetzt, wenn die Kraft von Achtsamkeit nicht begleitet ist mit Wissensklarheit, dann man überwindet nicht diese Tendenz des Geistes, obwohl der Geist schon konzentriert ist, zu senken. Wie ich immer erkläre, ich habe getroffen Meditierenden, die 20, 30 Jahre meditieren und kommen sie nicht von diesem Zustand raus. Sie fühlen sich in gewissem Sinne wohl, dann sie bleiben lange Zeit in Meditation und dann stehen sie auf. Aber das ist nicht Shamatha, das ist auch nicht Vipassana, aber es geht nicht weiter. In diesem Stadium ist dann wahrscheinlich gerade auch Posture sehr wichtig, oder? Posture ist sehr wichtig, dann muss man das Objekt immer untersuchen. Sonst diese Tendenz des Geistes zu senken, geht in Tiefe und man verliert Meditationsobjekt oder Erinnerungen entstehen im Geiste, die die Konzentration dann wegnehmen. Man beschäftigt sich dann mit diesen Erinnerungen und verliert Konzentration. Deswegen in diesem Stadium muss unbedingt diese Kraft von Wissensklarheit zu kristallisieren kommen, damit man diese Tendenz des Geistes zu senken sozusagen in Schach hält. Wenn er dazu fähig ist, kommt er zu sechste Stadium, das heißt Shamayati. Er beruhigt den Geist. Er beruhigt den Geist, indem er diese Kraft der Wissensklarheit kommt. Deswegen, er sieht sehr klar diese Tendenzen des Geistes entweder zu senken oder zu schweben, hier besonders zu senken. Und er nimmt Antidot, Gegenmaßnahmen. Und was ist Gegenmaßnahme? Maßnahme für Senken, Tendenz des Geistes zu senken. Yogacara erklärt ziemlich einfach bei Wille. Man macht Anstrengung, indem man Anstrengung macht und mit Wille arbeitet, dann der Geist und Wille zu was? Wille zu untersuchen von dem Objekt. Dieser Wille zu untersuchen von dem Objekt manifestiert sich als was? Als Vitarka. Wie übersetzt man Vitarka? Application of thought. Applied thought. Vitarka heißt eigentlich in Chinesisch übersetzt man Shin, was bedeutet eine Untersuchung. Objekt untersuchen. Untersuchung von dem Objekt im Sinne von einer Kraft des Geistes, das konsequent den Geist zu dem Objekt führt. Das ist Vitarka. Ist das auch so eine Art Neugier? Nein, Neugier überhaupt nicht. Das ist ganz anderes. Wenn du Samadhi hast, dann kannst du diese Kraft untersuchen in eigenem Geist. Solange du noch nicht Samadhi hast, siehst du das nicht. Das ist Kraft, das sozusagen von so wie von außen kommt und geht zu dem Objekt und schlägt an Objekt. So. Und diese Kraft heißt Vitarka. Das ist eine stoßende Kraft. Stoßende Kraft. Das ist Wille mit Unterscheidung zusammen, nach der Erklärung von Abhidharma Kosha. Wenn man Samadhi erreicht hat, kann man unmittelbar vergangenen Geist sehen und diese Kraft kommt sehr, sehr klar zum Ausdruck. Man kann es nicht vermissen. Das ist so wie Bum, Bum, Bum, Bum. Im Zustand von tiefer Konzentration, vielleicht einige von euch haben das erklärt schon, Damen hat schon das Erfahrung davon. Eine Kraft, das Geist konsequent zu dem Objekt führt. Und diese Kraft ist, ohne diese Kraft kann man nicht Vipassana üben. Vipassana ist auf diese Kraft basiert. Aber in Shamatha, diese Kraft ist grob. Und es muss weg, damit der Geist sich völlig beruhigt. Aber am Anfang ist man von dieser Kraft abhängig. Deswegen in Visuddhimagga wird erklärt, diese Kraft auch als Rajavalabhi. Was heißt Rajavalabhi? Der Freund des Königs. So wie ein Typ, so wie wir Typen, so wie wir, die kennen nicht zu dem König. Oder hier gibt es keinen König jetzt in Deutschland, sondern ein Kanzler. So Typen, so wie wir, die gehen nicht zu Kanzler. Der Kanzler hat keine Interesse für solche Typen. Jetzt aber, wenn wir einen Freund haben, der mit der Kanzlerin jetzt in Deutschland befreundet ist und sagt, dieser Tunzefasche, der ist sehr, sehr wichtig für Kulturleben oder für spirituelles Leben von diesem Land, dann auch gut, lassen Sie ihn kommen zum Tee. um 5 Uhr oder so. Das ist Wallabhi. Indem diese Vitarka da ist, dann kommt man näher und näher und näher zum Zustand von Samadhi oder von Vipassana. Wenn die Kraft von Vitarka nicht zu Ausdruck kommt, wenn man ständig nicht den Geist zu dem Objekt, das man ausgewählt hat, führt, dann kommt man nicht in Shamatha, auch nicht in Vipassana. Also es zieht den Geist zu dem Objekt und schlagt an Objekt zu. Und diese Kraft auch ist die Kraft, die die Sprache erzeugt. Durch diese Kraft wird Sprache erzeugt. Das ist buddhistische Psychologie. Wir sprechen, indem wir den Geist zu dem Objekt, das wir uns ausgedacht haben, ziehen. Sonst wie können wir reden? Und wörtlich schlagen zu diesem Objekt zu. Also dieser Wille manifestiert sich dann als Wille zu Anstrengung, dem Objekt weiter zu untersuchen, so der Geist kann nicht mehr verlieren, diese Tendenz zu senken. Jetzt, wie Michael hat erwähnt, es ist verbunden mit den Faktoren der Erleuchtung, die mit was verbunden sind? Mit Weisheit. Also das ist Dhammavichaya. Was ist Dhammavichaya? Analyse von dem Objekt. Ein zweites Glied von Erleuchtung heißt Dhamma Vichaya oder Sanskrit Dharma Pravichaya. Erste ist Achtsamkeit, zweite ist Dharma Pravichaya. Dharma Pravichaya ist nichts anderes als Weisheit. Der Vasubandhu sagt, Dharma Pravichaya Antarena Nasti Klesha Vishodana Upaya. Es gibt kein Mittel zur Läuterung des Geistes außer Dharma Pravichaya, Analyse von dem Objekt. Nächste ist dann Anstrengung, Virya. Und nächste ist dann Priti. Man freut sich an dem Objekt. Warum der Geist hat Tendenz zu senken? Indem man sich nicht an das Objekt, mit dem Objekt freut. Deswegen der Geist senkt. Jetzt Priti muss man mit Sukha unterscheiden. Was heißt Sukha? Angenehmes Gefühl. Und Priti heißt sich freuen von dem Objekt. Wie Visuddhimagga erklärt, Priti ist so, wie wenn man sich in der Wüste verliert und man sieht ein Oasis in der Ferne, diese Freuen an das Objekt, das ist Priti. Dann geht man schnell zu dem Oasis, wo es einen Teich gibt, dann trinkt man so viel Wasser, wie man will, man taucht in den Teich, das ist dann Sukha, angenehmes Gefühl. Dann Priti ist so wie von Ferne sich von dem Objekt erfreuen. Wenn man das macht, wird man nicht schläfig. Was ist das denn für eine Freude, wenn man Dharma hat? Das ist auch, das ist Priti. Vasi. Vasi, Priti, Dharma Priti. Das ist Dharma Priti. Vasi ist Dharma Priti. Im Buddhismus. Sanskrit. Priti Sanskrit, Priti Pali. Deswegen, wenn man nicht Dharma Priti hat, dann sucht man Priti in den Sinnen. Und dann der Geist wird sich zerstreuen natürlich. So, und was ist Antidot für Tendenz des Geistes zu schweben und zu Unruhe? Nach der Yogacara-Lehre, sie machen das sehr einfach, einfach Upeksha, loslassen. Aber in der Tat, es sind alle Faktoren der Erleuchtung, die mit Samadhi verbunden sind. Das ist Konzentration. Samadhi, dann Upeksha. Upeksha heißt, es gibt zwei Sorten von Upeksha. Vedana Upeksha und Samskara Upeksha. Muss man sehr, sehr klar unterscheiden. Was ist Vedana Upeksha? Ein neutrales Gefühl, nicht angenehm, nicht unangenehm. Und was ist Samskara Upeksha? Das ist sehr wichtig. Kein Shamatha, kein Vipassana ohne Samskara Upeksha. Das ist Unparteilichkeit des Geistes. Wenn ein angenehmes Gefühl da ist, der Geist haftet nicht. Wenn unangenehmes Gefühl da ist, der Geist wird ihn nicht wegschaffen. Und wenn nicht angenehmes, nicht unangenehmes Gefühl da ist, der Geist ist nicht verblendet. Ist Gleichmut. Gleichmut, gibt es nicht bessere Ausdruck als Gleichmut? Das ist eigentlich. Das ist nicht Equanimity? Equanimity. Equanimity ist besser. Das ist gleich, Deutsch eine beste Übersetzung, die ich kenne von Equanimity. Gleichmut ist nicht mit Intelligenz immer verbunden, aber Equanimity ist immer mit Intelligenz verbunden. Gleichmut kann man dumm sein und Gleichmut haben? Das ist dann Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Ja, Equanimity. Einfach Equanimität, warum nicht? Ja, auf Deutsch benutzt man viele lateinische Worte auch. Aber das heißt eigentlich Unparteilichkeit des Geistes. Das ist beste Übersetzung. Nicht anhaften an Angenehme, nicht mit Gewalt das Unangenehme wegschaffen wollen und nicht verblendet sein gegenüber Neutrale. Und was noch kommt? Dritter Faktor von Erleuchtung, das mit Samadhi verbunden ist, sehr wichtiger Faktor, Prashrabdi. Was heißt Prashrabdi? Mangel von besserem Wort, wir übersetzen als Entspannung und Klarheit. Das mit auch Leichtigkeit, Geschmeidigkeit, Sanftheit und Geradesein verbunden ist. Was heißt gerade sein? Uju. Gerecht. Gerecht. Auch gerecht, ne? Er ist in Metasutta. Wo ist Metasutta? Na, ich würde sagen, Rechtschaffen. Da gibt es zweimal Ujuche, Sujuche. Mal sehen, wie sie das übersetzt haben. Aufrecht und ohne Stolz. Aufrecht, okay. Aufrecht ist Aufrichtigkeit, weil wir sagen auch Rechtschaffen. Aufrichtigkeit, okay. Aber wir übersetzen einfach ein Wort mit zwei Worten. Das ist beste Übersetzung. Entspannung und Klarheit. So, die drei Erleuchtungsfaktoren, die diese Tendenz von Zerstreuheit des Geistes im Schach halten, sind dann Konzentration, Unparteilichkeit des Geistes oder Loslassen und Prashrabdi, was wir als Entspannung und Klarheit übersetzen. Mit Verständnis, dass es sich handelt um ganze Reihe von anderen Faktoren, die dabei sind. Auch Leichtigkeit, Aufrichtigkeit, Geschmeidigkeit, Sanftheit. Manche Worte einfach kann man nicht so leicht übersetzen. So, wir sind bei Dhammayati. Und dann kommen wir zu Shamayati, sechste Stadium, in dem Wissensklarheit klar zum Ausdruck kommt, was macht der Geist. Sobald Tendenz des Geistes da ist, zu senken, er anwendet Wille mit Anstrengung, mit Untersuchung von dem Objekt, mit sich erfreuen an dem Objekt. So, diese Tendenz geht weg. Sobald Tendenz des Geistes sich zu zerstreuen, dann er anwendet Upeksha, er loslässt, er entwickelt Prashrabdi. Entspannung mit Klarheit, Leichtigkeit und so weiter. Und er konzentriert seinen Geist. Was mir nicht ganz klar ist, wie, was ist mit Untersuchung des Objekts gemeint? Das ist doch auch eigentlich ein mentaler Vorgang, oder? Ja, sicher. Bei Shamatha-Meditation? Wenn du an Atmen meditierst, dann wo ist Anfang von Atemzug, Mitte von Atemzug, Ende von Atemzug, was geschieht zwischen Anfang und Mitte, Mitte und Ende? Das ist Untersuchung. Auch die Qualitäten, Rauheit oder? Natürlich, wir sind bei Shamatha. Objekt ändert sich nicht. Aber man wird Wissensklarheit über Objekt haben, über das Geist, das Objekt sieht, und über Gefühl des Körpers, das mit dem Geist verbunden ist. Also diese Kraft von Wissensklarheit kann nur zur Reife kommen, wenn Kraft von Achtsamkeit schon zur Reife gekommen ist, sonst nicht. Und wenn die Kraft von Wissensklarheit zur Reife gekommen ist, was passiert? Sobald diese Tendenz des Geistes zu senken oder zu schweben da ist, er hält das gleich in Schach und lässt, dass es nicht sich weiterentwickelt. Deswegen, er hat alle grobe Zustände von Senken und Schweben des Geistes überwunden, dann er kann lange, lange ohne große Bemühen sitzen und sein Geist bleibt konzentriert. Und was geschieht dann, erklären wir morgen. Oder soll ich das jetzt erklären, dann morgen kommen wir zur Vipassana-Erklärung. Jetzt bleibt nicht viel. Wenn er so macht, wovon wird er bewusst? Das ist klar, in diesem Stadium schon. Aber was passiert da? Er sieht, dass zu völliger Beruhigung des Geistes, er kommt nur unter den Bedingungen, wenn die Anstrengung des Geistes gleich bleibt. Dafür haben wir in Yoga auch technische Ausdrücke, die überhaupt nicht in Deutsch oder andere Sprache zu übersetzen sind. In Sanskrit gibt es zwei Worte in Yoga, die sehr tiefe Bedeutung haben, aber lassen sich nicht übersetzen. Abhoga und Anabhoga. Nicht mal in Chinesisch kann man gut übersetzen. Sie übersetzen Yunkung, Puyunkung. Aber das ist auch nicht so gute Übersetzung. Abhoga in Abhidharma zum Abhujita ist die Anstrengung, dass man braucht, um den Geist zu dem Objekt zu bringen. Und Anna, es wird entweder zu viel oder zu wenig. Und Abhujita heißt auch diese Anstrengung, dass der Geist braucht, damit er bei dem Objekt bleibt. Solange Abhujita da ist, der Geist bleibt bei dem Objekt. Wenn Abhujita nicht da ist, dieser Kognitionsprozess hört auf. So, Kognitionsprozess hat seine Regeln, aber es entwickelt sich nach den Regeln, solange diese Abhujita da ist. Wenn in Mitte Abhujita geht weg, dann dieser Kognitionsprozess hört auf. Dann Abhoga, zu viel Anstrengung, wir können übersetzen nach dem Chinesischen, oder zu wenig Anstrengung. solange die Anstrengung nicht vollkommen gleich ist, die Einspitzigkeit des Geistes kommt nicht, wird nicht vollkommen. Wenn Anstrengung sich ändert, Einspitzigkeit des Geistes wird nicht vollkommen. Wenn Anstrengung sich nicht ändert, nur dann Einspitzigkeit des Geistes wird vollkommen. Und das passiert dann im achten Stadium von Shamatha. Das heißt, wenn also das siebte heißt Virya, das Stadium. Das siebte Stadium hieß das Virya. Siebte Stadium? Hat das einen Namen? Vyupashati. Vyupashati heißt sehr, sehr beruhigt. Der Geist wird sehr, sehr beruhigt. Indem die Kraft von Wissensklarheit ist vollkommen reif und deswegen die Schwankungen des Geistes hören praktisch auf. Aber die Anstrengung ist noch nicht vollkommen gleich. Dann damit er Einspitzigkeit des Geistes verwirklicht, die perfekt wird, muss er diese Anstrengung und Nicht-Anstrengung muss vollkommen balanciert werden. Dann der Geist rutscht von sich selbst zu dem Objekt. Es wird verglichen so wie mit einem Afghan-Pferd. Die Afghan-Pferde sind die besten Pferde der Welt. Früher chinesische Kaiser, indische Kaiser haben alle Afghan-Pferde. Afghan-Pferd ist man braucht nicht zu ziehen, man braucht nicht auch loslassen, nur mittlere Weg und der Pferd versteht, was der Reiter will und galoppiert selbst. Das ist dieser Zustand. Der Geist braucht sich nicht zu bemühen, aber er auch wird nicht nachlässig. So kommt es zu Einspitzigkeit des Geistes. Wenn er in diesem Zustand lange geübt hat, dann kommt er zu Samadhi. Das ist der neunte. Samadhi ist Zustand von spontaner Anwesenheit des Geistes an dem Objekt. Ohne Anstrengung und auch ohne Nicht-Anstrengung. Der Geist einfach bleibt bei dem Objekt und rutscht an Objekt, so wie Tungzefasche, so wie diese Ghee, heiße Ghee. Heiße Ghee hat keine Lumpen. Das heißt, zu wenig Anstrengung verliert man das Objekt. In diesem Zustand kann man nicht Objekt verlieren. Das ist schon ein sehr hoher Zustand von Konzentration. Aber es gibt, wenn es Schwankungen von Anstrengung gibt, dann kommt man nicht zu Samadhi. Der Geist bleibt vollkommen egal. Deswegen, was heißt Samadhi? Von Sam Amadhana, Adhana. Adhana, Adha heißt legen. Und Sam heißt richtig auf eine Weise und andere Weise heißt zusammen. Wenn Geist und Geistesfaktoren richtig zusammen auf das Objekt angelegt sind, dann wird es Samadhi. Und was ist die Bedingung dafür? Keine zusätzliche Anstrengung und kein Mangel an Anstrengung. Und Geist ist vollkommen geläutert von Tendenz zu senken und Tendenz zu schwärmen. In diesem Zustand, der Buddha bleibt immer Aber wenn wir bleiben einige Zeit in diesem vollkommen geläuterten Geist, dann mit solchem Geist kann man alles machen, was man will. Vipassana, alle Stufen von Jhana, gar kein Problem. Wie heißt denn die Stufe 8? Samadhiati. Samadhiati. Achte heißt Ekoti Karoti. Zu Einspitzigkeit bringen. Na gut, jetzt habe ich 1,5 Stunden gesprochen. Für heute genug. Dann machen wir eine Pause. Dann morgen kann ich noch auf Grundlage des Textes ein bisschen Vipassana erklären. Und dann hoffentlich haben Sie klares Verständnis, was zu tun gibt. Das reicht. Ich würde jetzt gerne gehen. Vielen Dank, Esmach. Ja, bitte, und bitte. Es war ein bisschen viel für mich als Neueinsteiger. Genau. Schon noch mehr beschäftigt. Ja, genau. Vom Thema her. Da können Sie mir lassen. Ne? Ja, das ist ja doch sehr hochtrabend. Das war, weil das jetzt hier so ein Seminar war. Ja. Wie bitte? Das war ja, ist ja nicht in der Regel so hier, oder? Nein. Nein. Das ist eine Ausnahme heute. Das ist jetzt nur im Rahmen eines Seminars gewesen. Sonst ist es. Wenn man das erste Mal das hört, ich meine, ich war in Tibet und dort überall in den Klöstern, aber ich habe eben sowas nicht erlebt. Aber da haben Sie kein Deutsch gesprochen. Ne? Na wohl, kein Deutsch. Nein, gesprochen. Wir haben das auch mehr von der, vom Bau und so solche Sachen angeguckt. Ne? Lassen Sie es stehen. Vielen Dank. Okay, dann machen wir 15 Minuten Pause. Dạ. Đi làm nè. Dạ. Mình làm.